خارجها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Unser Safar ist in Deutsch und wir machen heute weiter, wie Sie Ta'ala, mit dem dritten Kapitel von dem Buch von der Heirat von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Hadith Nummer 951. وعن جذامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. إما جدامة أو جذامة راوية الحديث. الغيلة هي أن ترضع المرأة وهي حامل، أو أن تحمل المرأة وهي مرضع، يعني هي ترضع فتحمل. فقال هممت أن أنهى عنها، لأن العرب كانت تقول إذا كانت المرأة حامل أو إذا كانت المرأة مرضع فإنها إذا حملت هذا يضر الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن أنهى عن ذلك، ولكن نظرت في الروم وفارس فإنهم يغيلون أولادهم ولا يضرون أولادهم، فلذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية سألوه عن العزل. العزل هو أن يعزل الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. الرجل يولد فلما ينزل خارج الفرج، ويفعل ذلك لمنع الحبل أو الحمل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الوأد الخفي، وهذا فيه دليل على التحريم. الكلام هذا فيه دليل على التحريم، لأن الوأد هو دفن البنت وهي حية، وهذا وأد خفي، فذلك قال بعض أهل العلم للتحريم، تحريم العزل. أما الجمهور فيقولون أما للحرة فبإذنها، الحرة فبإذنها، أما للأمة فبغير إذنها، فيقولون بالجواز. لحديث جابر قال كان لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود تلك الموؤودة الصغرى، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده. لو أراد الله سبحانه وتعالى أنه تحمل هذه المرأة لحمل ولا خلق. وأما الحديث الثاني اللي هو المشهور بارك الله فيكم كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب الآن عندنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الوأد الخفي، وعندنا حديث كان الصحابة يعزلون، فكيف نوفق بين الأمر؟ بعض أهل العلم وفق، وبعض أهل العلم قالوا أول شيء كان العزل ثم نهي عنه أو العكس. وهذا يحتاج إلى دليل أنه هذا فيه عكس، ولا ما المرجح فيها. وبعض أهل العلم يرى التحريم، وبعضهم يرى الجواز مطلقا، وبعضهم يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي هذا للتنزيه وليس للتحريم. والله أعلم أن الجمع يكون على هذا، إذا كان في مصلحة وكان في سبب فلا بأس بالعزل، أما أو برضاه المرأة، أما إذا ما كان في سبب فذلك وأد خفي، أو إذا كان السبب ليس شرعيا فهذا هو الوأد الخفي. أما إذا كانت العلة في العزل معاندة القدر فهذا لا يجوز. يعني إذا كان يظن بأنه لو عزل خلص لا يمكن أنه يأتي أولاده وكذا وهي ولن يقدر الله، وهذا فيه اعتراض على القدر، فهذا لا يجوز إذا كانت النية هذه. أما إذا كان لغير ذلك فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. والحديث الذي بعده هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل موءودة الصغرى. قال كذب يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه. وفي هذا وجه لمسألة أنهم أرادوا التحريم الحقيقي، يعني لا يجوز أبدا، كما قلنا أنه بعض أهل العلم يقول أنه هذا للتنزيه، كراهة تنزيهية إذا كان لسبب أو لمنزل. ولذلك إذا الله قدر خلق نفس فلا بد أن يخلق سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله له منها ولدا. سبحان الله. وأما الحديث الثالث فهو حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، أي كانوا يعزلون والقرآن ينزل والنبي علم ذلك فما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز، أي يجوز ولكن لسبب وليس لأنه الإنسان ما يريد ولد أبدا أو يعترض على قدر الله فهذا لا يجوز، أما في مثل هذا فلا بأس فيه، والله تعالى قال وأعلم. حديث 59 إن شاء الله سو زمن نيمن بإذنه تعالى دغاي ذردن فيا سو زمن نيمن وند دسات مت دسات بارك الله فيكم zu tun mit zwei Themen, die natürlich ein Thema, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, und das andere, das Wort wählt sich immer. Auf jeden Fall aber jetzt, inshallah, damit ich das nicht vergesse, dann habe ich einem Bruder gesagt, was das bedeutet, damit ich jetzt auf dieses Wort zurückkomme. Hadith 951, Judama oder Judama, Binti Wahab, eine Frau, hieß Judama, sagte, ich war beim Propheten Muhammad, oder ich erlebte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Gruppe von Leuten. Und der Prophet sagte, ich wollte oder ich hätte Al-Ghila verboten. Was mit Al-Ghila? Ich hätte verboten, dass eine Frau, während sie stillt, kein Schwangerschaft haben darf oder nicht schwanger wird. Wenn sie stillt, darf sie nicht schwanger werden. Ich hätte das verboten. Aber ich habe bei den Römern und bei den Persern geschaut, sie machen das. Während die Frauen stillen, werden sie auch schwanger. Und das schadet die Kinder nicht. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte dies verbieten. Aber als er das bei den anderen Leuten angeschaut hat, und das war normal, dann hat er das nicht verboten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde nach, das Wort, was ich vergessen habe, Coitus Interruptus, gefragt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder man sagte Verhütung hier mit dieser Methode. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist das versteckte Töten eines Mädchen, während sie lebendig ist. Das Töten eines Mädchen, eines lebendigen Mädchen, aber das Geheime davon. Das in Sahih Muslim. In diesem Hadith haben wir zwei Themen. Das erste Thema heißt Al-Ghila. Al-Ghila, das ist, wenn die Frau stillt, während stillen, dass sie schwanger wird. Die Araber, damals, haben gedacht, dass dies schlecht wäre und nicht gesund ist für die Frau. Bis heute übrigens gibt es bei vielen Menschen diese Gedanken, dass während Schwangerschaft besser ist, nicht schwanger zu werden. Während Stillzeit, Entschuldigung, nicht schwanger werden. Der Prophet aber sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich habe das bei den Römern und bei den Persern gesehen, dass das schadet die Kinder nicht. Deshalb hat er das nicht verboten. Und in diesem Hadith gibt es etwas Schönes. Dass wir in Dunya-Themen, das heißt nicht in religiösen Themen, wir können von anderen nehmen. Und wir können das als Beispiel auch nehmen. Das heißt, wenn die anderen etwas erfunden haben, was gut ist für die Leute, dann ist es kein Problem, dass wir das übernehmen, wir Muslime. Und wenn sie etwas Medizinisches sagen, was richtig ist, dann können wir das übernehmen. Solange das nicht gegen unsere Religion ist. Solange wir in der Religion nichts dagegen haben. Wie dieses Beispiel. Al-Ghila. Das heißt, wenn die Frau schwanger wird, während sie stillt, ist es kein Problem. Und das ist nicht verboten. Und das stimmt nicht, dass das schlecht ist. Zweites Thema, das ist diese Art von Verhütung, dass der Samenguss außerhalb der Gebärmutter passiert. diese Art hier im Hadith, der Prophet hat das genannt, das ist das versteckte Töten eines lebendigen Mädchens. Weil wir im Koran haben, Al-Wa'd, Allah hat das verboten, die Araber vor dem Islam, die haben ihre Mädchen, ihre Töchter getötet, lebendig begraben. Lebendig begraben. Und dies nennt man Al-Wa'd. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Und wenn die, wenn das lebendig begrabene Mädchen fragen wird, mit welchem oder aus welchem Grund sie getötet worden war. Deshalb das versteckte lebendig begraben eines Mädchen nennt man Al-Wa'd. Al-Wa'd. Und Al-Wa'd al-Khafi. Der Prophet wurde nach Al-Azm gefragt, der sagte, das ist Al-Wa'd al-Khafi. Warum macht man sowas? Weil man keine Kinder haben will. Entweder da hat man einen Grund oder da hat man keinen Grund. Da will man verhüten. Wenn das gemacht wird mit einer freien Frau, dann muss man sie um ihre Erlaubnis, um ihr Erlaubnis fragen. Wenn das bei einer Sklavin ist, dann braucht man nicht so sagen die Gelehrte. Aber das Problem ist diesbezüglich, es gibt dieses Hadith und hier, das ist klar, wenn das wie lebendig begraben, wenn das so ist, als ob man ein Mädchen lebendig begräbt, das heißt, das ist verboten. Deshalb sagen manche Gelehrten, das ist verboten, dass man verhütet durch diese, das bedeutet durch diese Methode. Aber andere Gelehrten sagen, nein, das ist erlaubt. Und die haben dafür Hadithe genommen. Wie zum Beispiel Hadith Jabir. Der sagte, wir haben Sklavinnen gehabt. Und wir haben Al-Azl gemacht. Wir haben Al-Azl gemacht. Die Juden haben gesagt, das ist das kleine Töten für ein Mädchen lebendig begraben, eines Mädchen. Der Prophet wurde danach gefragt, er sagte, die Juden haben gelogen. Wenn Allah das erschaffen will, dann wird keiner das verhindern. Und das Zweite auch, ist klar, Barakallahu fikum, das ist so ungefähr. Deshalb wir haben jetzt sozusagen ein Problem. Von einer Seite haben wir eine Bestätigung vom Propheten, dass das erlaubt ist. Und von der anderen Seite haben wir, dass dies nicht erlaubt ist. Wie können wir kombinieren? Einige Gelehrten sagen, das Verbot war am Anfang und dann war Erlaubnis. Oder andere sagen, das Erlaubnis war am Anfang und das Verbot kam später. Und das können wir nicht bestätigen, weil wir die Zeit nicht kennen. Einige sagen, es ist erlaubt und die anderen sagen, es ist verboten. Aber da braucht man zu kombinieren, indem man sagt, das ist erlaubt, aber besser, dass man das nicht macht. Außer, dass man einen Grund dafür hat. Deshalb Barakallahu fikum, Verhütung in unserer Religion. Wenn man verhütet, dann muss das einen Grund haben. Warum will man verhüten? Wenn man aber diese Verhütung macht, weil man gegen die Bestimmung Allahs ist, dann darf man nicht, das ist verboten. Aber wenn man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Kinder liebt, und wenn Allah das entschieden hat, dann werden wir bekommen. Und da sagt man ja, ich verhüte, weil zum Beispiel, weil die Frau krank ist, weil sie sehr viele Kinder hat und sie schafft das allein nicht, deshalb verhütet man 2-3 Jahre und später bekommt man wieder Kinder, dann kein Problem. Aber allgemein sollte man hier das Barakallahu fikum begründen. Beweis noch dafür ist, das Hadith 952, Abu Sa'id al-Khudri sagte, ein Mann fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, ich habe eine Sklavin und ich mache Azl. Azl ist Coitus Interruptus. Ich verhüte durch diese Methode, weil ich nicht mag, dass sie schwanger wird. Aber ich will, was die Männer wollen, das will Beischlaf mit ihr haben. Und die Juden behaupten, dass diese Methode, das ist das kleine Töten eines Mädchen, lebendig begraben, Al-Mu'udat Sughra. Der Prophet sagte, sie haben gelogen. Wenn Allah das erschaffen will, dann kannst du das nicht verhindern. Das ist bei Imam Ahmad und bei Abu Dawud und bei An-Nasa'i. Und es gibt noch eine Überlieferung, Barakallahu fikum. Der Prophet sagte, wenn diese Samen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind erschaffen will durch diese Samen, wenn man diesen Samen auf Steine vergießt, dann wird das zu einem Kind. Wenn Allah das will. Deshalb auch Verhütung ist nicht sicher, wie manche denken. Manche denken, wenn sie verhüten, dann ist das 100% sicher. Wenn Allah Anteile bestimmt hat, dass eine Frau schwanger wird, egal was du machst, dann wird sie schwanger. Und Jabir und Allah alayhi sagte, coitus interruptus, diese Methode gehabt während der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Koran offenbart wurde. Und wenn etwas uns verboten wäre, dann wäre es durch den Koran verboten, Al-Azl zu machen. Und bei, das bei Bukhari Muslim und bei Muslim, der Prophet hat davon erfahren, dass wir diese Methode benutzen, dann hat er uns nicht verboten. Dann hat er nicht verboten. Barakallahu fikum, wäre das verboten, dass man diese Methode benutzt, hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba erklären müssen, dass das nicht geht. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam hat das nicht gemacht. Barakallahu fikum, das sind die Hadithe, die, sage ich jetzt, scheinmäßig gegeneinander sprechen. Und deshalb brauchen wir immer zu kombinieren zwischen den Beweisen, wenn wir etwas nicht verstehen. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Die Frage für uns, die wichtig ist, darf man verhüten oder nicht? Man darf verhüten, aber nicht die totale Verhütung. Es gibt zwei Arten von Verhütung. Eine totale, da sagt man, ich will keine Kinder, und dann will man verhüten. Das geht nicht. Die andere Art ist, ich will verhüten für bestimmte Zeit, weil ich Gründe dafür habe. Dann geht das, aber die Methode der Verhütung dann muss erlaubt sein. Also die Methode darf nicht schädlich für die Frau sein oder für den Mann. Und es darf nicht mit Haram sein, mit etwas, was verboten ist. Und die verschiedenen Arten von Verhütungen sind zum größten Teil erlaubt, aber wenn sie mit Schaden verbunden sind, dann darf man das nicht. Weil hier die Verhütung ist keine Pflicht und das ist keine Notwendigkeit. Und wenn man diese Medikamente nimmt, die schädlich für die Person sind, dann macht man sich selber kaputt und das ist verboten in der Religion. So, barakallahu fikum, sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang und sollten auch die Frauen das verstehen, dass Verhütung nur ein Grund haben muss. Wenn man sagt, ja, ich habe eine Frau geheiratet und wir wollen in den ersten ein oder zwei Jahren keine Kinder, erstmal damit wir uns kennenlernen und so weiter, dann ist es okay. Das kann man. Wenn eine Frau zwei, drei Kinder hat, zum Beispiel ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, sind sie alt. Und die kann nicht allein, die hat keine Verwandten, niemand hilft ihr. Dann kann sie verhüten. Verhüten, nicht abtreiben. Verhüten. Bis die Kinder zum Beispiel 8, 9 Jahre geworden sind und dann kann sie wieder Kinder bekommen. Da sie Pille nehmen, das hat da mit zu tun, ob diese Pille schädlich oder nicht schädlich ist. Nicht alles von Pille ist schädlich und nicht alles ist nicht schädlich. Halleluja. السؤال المهم هو هل هل هل يجوز منع الحمل؟ منع الحمل بارك الله فيكم يجوز إذا كان لسبب كان في سبب أما منع أما في فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل يقول الإنسان أنا بدي ولد واحد وخلاص هذا ما يجوز في ديننا أما أن يقول مثلا أنا أريد ولد الآن ونعمل استراحة سنة سنتين ثم ولد آخر فلا بأس فيها والله تعالى أعلم بشرط أنه ما يكون فيه مضرة للمرأة أو الرجل ويكون في له سبب ولا يكون السبب خشية الفقر بدي ich habe das nicht gesagt aber ich betone das weil das wichtig ist man darf nicht verhüten weil man Angst hat vor Armut ja ich habe kein Geld und wenn ich Kinder habe dann das ist hier was gemeint wird dass man gegen die Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala oder weil man nicht richtig glaube an Qadar hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch unser Rizq gibt und so weiter. So mal aufpassen. Al-Hadith al-Rabi' wal-Khamsin ba'da al-Tis'amiyah wa an Anas radiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid. Ghuslin wahid. أخرجاه أي البخاري مسلم وتكلمنا عن هذا الحديث بارك الله فيكم وقد أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة في الليلة وله يومئذ 9 نسوة نسوة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 من النساء يطوف عليهم في الليلة الواحدة يعني يجامعهن جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم الحديث فيه دليل على أنه لا يجب عليه القسم لنسائه ما يجب عليه أن يقسم الأوقات بينهم وأكثر أهل العلم يقول بل يجب عليه القسم وقالوا أنه كان يفعل ذلك يطوف يعني على النساء أو يقترب من المرأة دون الأخرى برضاتها برضاها عفوا برضاها وأما في قوله وله يومئذ 9 نسوة فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 بعض أهل العلم قالوا 11 أدخلوا فيها ماريا وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم 9 من النسوة وريحانة وماريا كانتا جاريتين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الرجال رجولة وقوة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية 30 وفي رواية 40 رجل يعني مثل 30 أو 40 رجل كانت قوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية من رجال أهل الجنة ليش من رجال أهل الجنة؟ لأن قوة الواحد من أهل الجنة قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة يعني شلون الواحد منا طاحن في الجنة يكون الإنسان مثل مئة أكل وشرب وجماع وشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له قوة 30 أو 40 من أهل الجنة صلى الله عليه وعلى يوسف، وكان يطوف على النساء بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا أنه كان ساعة في النهار ما بعد العصر ما عليه قسم اعتبار ليس من الليل، فكان يدخل على بعض نسائه صلى الله عليه وعلى الله. وفي هذا يا أخوة انظروا إلى أمانة الصحابة في نقل الدين ونقل العلم لنا. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه اتصلته دستق فيه محمد صلى الله عليه وسلم زانف خون بزوخ تات مت اينا وشونك مت اينا ganz körper wasung mit besuchen wird hier gemeint bei Schlaf. Das bei Bukhari Muslim. Das heißt, was auch Al-Bukhari überliefert hat, barakallahu fikum, und zwar, Al-Bukhari hat überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu seine Frauen besucht hat, sallallahu alaihi wasallam, in einer Nacht, und die waren neun Frauen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat in einer Nacht seine 9 Frauen sallallahu alaihi wa sallam, er hat Beischlaf mit den 9 Frauen, das wird nicht jetzt alle zusammen, aber der ging zu jeder Frau und dann zu den anderen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat 9 Frauen zusammen und 2 Sklavinnen. Die 2 Sklaven waren Maria und Raihana. Und die anderen, die waren Frauen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat bei Schlaf in einer Nacht mit ihnen alle, natürlich, das ist für einen Mann, 9 Frauen, das ist viel. Aber barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Kraft von 30 oder von 40 Männern. In einer Überlieferung von den Männern des Paradieses. Und ein Mann im Paradies hat die Kraft von 100 wie in Dunya. In Essen und Trinken und Beischlaf und auch Lust. Das ist, barakallahu fikum, wichtig zu erfahren, weil wenn man sagt, ja, der Prophet hat so viele Frauen gehabt und er war natürlich über 50 Jahre, sallallahu alaihi wa sallam, und dass er diese vielen Frauen gehabt hat. Und in einer Nacht ist der Prophet zu der ersten gegangen, dann zu zweiten, dann zu dritten, dann zu vierten und so weiter, sallallahu alaihi wa sallam. Das beweist, dass er stark war, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat seinen Frauen ihre Rechte gegeben, und einige Gelehrten sagen, das ist hier ein Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht verpflichtet war, diese Verteilung von den Tagen und von der Zeit auf seine Frauen. Einige andere Gelehrten sagen doch, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde sozusagen erlaubt von seinen Frauen, dass er diese Reihenfolge oder diese Verteilung auf seine Frauen, weil er mehrere Frauen gehabt hat, dass der wurde erlaubt von den Frauen, dass er sich nicht daran hält, sallallahu alaihi wa sallam. Aber trotzdem, der Prophet hat bestimmte Zeit, das war nach Asr, wo er seine Frauen besucht hat, sallallahu alaihi wa sallam, Aisha hat gesagt, und der kam uns nach. Die Gelehrten sagen, der kam uns nach, bedeutet das, es gab Beischlaf, von ihm sallallahu alaihi wasallam. Und diese Überlieferung und andere solche Überlieferungen, liebe Brüder und Schwestern, beweisen, dass die Sahaba treu waren in dieser Religion. Und die beweisen auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam transparent war in seinem Leben. Das bedeutet, er hat diese Frauen und jeder hat diese Frauen gekannt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht versteckt, als er geheiratet hat. Wie in unserer Zeit. Jeder will heiraten und das verstecken. Warum verstehen wir das nicht? Wenn du heiratest, dann heiratest du. Und du brauchst das nicht zu verstecken, weil du kein Haram machst. Du machst keine Sünde. Und der Prophet hat das nicht versteckt. Das sind seine Frauen. Und Aisha hat das erzählt, damit sie uns beibringt, wie die Sache war. Das ist ein religiöses Gebot. Es kann sein, dass jemand sagt, in einer Nacht, wenn man zwei oder drei oder vier Frauen hat, bei uns, natürlich, wir dürfen bis vier Frauen. Bei dem Propheten, das war speziell für ihn, nicht für einen anderen. Der dürfte mehr als vier Frauen haben. Deshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb und er hat 9 Frauen gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Zusammen. Aber der Prophet hat mehrere geheiratet, sallallahu alaihi wasallam. Deshalb, das ist barakallahu fikum, dass man uns beibringt. Das ist die Religion und Aisha hat das erzählt, damit man das weiß. Nicht, dass man sagt, ja, man darf das nicht machen. Und das ist auch ein Sinn in diesem Zusammenhang, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerecht war mit seinen Frauen, auch in diesem Thema. Sallallahu alaihi wasallam. Und noch dazu, dass dieses Thema bei uns nicht, sage ich jetzt, minderwertig ist oder dass wir sagen, das ist überhaupt nicht richtig. Doch, Eheleben und intimes Leben ist auch wichtig für die Heirat. Aber das ist nicht die Heirat, nicht alles in der Heirat. Aber das ist auch wichtig. Und da gibt es hier Urteile deswegen. Und wir reden über die Heirat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خير إن شاء الله wenn man hier Fragen hat von den Brüdern, da kann man die Fragen stellen. Und wenn die Brüder und Schwestern im Internet Fragen haben, es gibt noch 10 Minuten bis zum Gebet. Dann kann man einige Fragen zum Thema bitte stellen. Wenn man nicht hat, dann werden wir inshallah zu Ende kommen. Hat jemand Frage zum Thema, dann bitte eine 7 tippen. Okay, wir haben uns über Spirale von Yatman, wie sieht das da aus? Bei der Körper einfangen. Spirale. Ja, eigentlich Spirale, wenn das keine Probleme bei der Frau macht. Bei manchen Gelehrten sagen sie, das geht nicht, weil es sein kann, dass eine Zelle wirklich befruchtet wird. Und dann wird das durch die Spirale getötet. Einige sagen sowas. Aber heutzutage die Spiralen, die man benutzt, die haben nicht diese, diese Art. Deshalb, das ist kein Problem, wenn das unter medizinischen wirklich Aufsicht ist. Und zweitens, wenn man verhüten will, und da hat man einen Grund dafür. Mit diesen Implantaten oder mit Pillen und sowas, die verschiedenen Arten, auch kein Problem, solange das nicht schädlich für die Frau ist. Mit Pillen muss man vorsichtig sein. Die beste Methode ist, dass es diese Zählen. Natürlich, wenn die Frau ihre Periode hat, die geregelt ist. Das ist die beste Methode. Wallahu a'lam. أعزمها للتأكيد. هذا الاعتزال. الاعتزال يعني أنه لا لا جامعها بس ما يأخذ في فرجها. هذا ما ينبغي. هذا ما ينبغي. هذا مو تأديب. التأديب يعني. ما في شيء للتأديب. هذا قلناه أنه قالوا أنه يجامعها ولكن ما يتكلم معها. نعم ما يسمع. فهمتك أنا ما ينبغي. طيب دي Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Fragen zum Thema. Bitte schickt eure Fragen an. Wir haben kein Admin. We don't have Admin. Tfadl. طيب schickt eure Fragen an Dumu' al-Khushu'. Und bitte schickt mir die Fragen. Klar, bist du bei mir geaddet? Ja. اوكي شيك بارك الله فيكم عند دموع الخشوع. اوكي مخد السفن وندن مخد السوق انا انفيلون افني دس Öffne das und dann mach das zu. Fährt dann schnell bitte, es gibt noch 8 Minuten bis zum Gebet. Schnell. Übrigens, heute komme ich nicht nach dem Unterricht, ja? Das heißt, meine gestern bin ich mit euch lange geblieben, da will ich nicht jeden Tag machen. Bitte zum Thema nur, zum Thema. Ich habe gesagt zum Thema. Darf man in Janaba-Zustand stillen? Wenn ja, ist es trotzdem besser mit Wudu zu stillen? Du darfst auch in Janaba-Zustand stillen, kein Problem. Das hat damit nichts zu tun. Bitte zum Thema. Darf man das Gebet Isha vorziehen? Du darfst ab und zu, wenn du Notwendigkeit hast. Aber wenn du keinen Grund dafür hast, dann darfst du nicht. Darf eine Frau Notfallpille, also Pille, danach nehmen? Ja, die Frau darf Pille nehmen und wenn das medizinisch ist, damit die Periode geregelt wird, dann okay. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mit seinen Sklavinnen geschlafen? Wenn ja, war er sallallahu alaihi wasallam mit ihnen verheiratet? Nein, die Sklaven, da braucht man nicht sie zu heiraten. Da braucht man sie nicht zu heiraten, die Sklaven. Und der Prophet hat zwei Sklavinnen, Reihana und Maria. Und von Maria bekam er Ibrahim. طيب. Das war's. خير بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. مجد الله سبحانه وتعالى فرمية وانفروج النعمة. الحمد لله رب العالمين. صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. wie ich schon gesagt habe, liebe Brüder und Schwestern, inshallah, ich komme nicht nach dem Unterricht nochmal. Und dann treffen wir uns wieder mit allen morgen zum Koranunterricht. Allahu alam. Morgen spielt Deutschland. Morgen spielt Deutschland. Allahu alam. Aber trotzdem machen wir Koranunterricht, wenn auch zwei Leute kommen oder wenn eine Person auch kommt. Wenn auch keiner in die Moschee kommt, dann machen wir mit euch, mache ich mit euch Koranunterricht, bi'idni ta'ala. Ja, allgemein, ich mache Unterricht, inshallah. Sowieso, ich meine, noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann habt ihr Nase frei von mir. Nicht Nase voll, Nase frei von mir. Dann habt ihr Pause, bi'idni ta'ala, und dann könnt ihr euch, inshallah, dann, wie sagt man, wenn man nicht da ist? Ja, relaxen. Nee, nee, das wird die, vielleicht haben sie die Nase voll von mir. Wenn ich weg bin, dann. Okay, inshallah, auf jeden Fall dann. Allahu a'lam, liebe Brüder und Schwestern, wollen wir mit dem Unterricht anfangen. Allahu a'lam. Allahu a'lam, ob wir in August mit dem Unterricht anfangen. Ich weiß nicht, deshalb kann ich nicht sagen. Abu Jamal, inshallah, wird Unterricht machen, bi'idni ta'ala. Aber von meiner Seite, ich nehme ein bisschen Pause und ich gebe euch Pause. Dann habt ihr Ruhe von meiner Person und von den schweren Unterrichten. Ja. Da. Herzlich willkommen, aber du ich mache keinen Unterricht auch in der Moschee nicht. طيب بإذن تعالى dann haben wir noch diese Mittwoch, Donnerstag und Freitag بإذن تعالى und dann machen wir lange Pause, ja, inshallah, aber der Unterricht wird weiter hier geführt mit Abu Jamal bis wir uns sehen. Ich denke, Regelunterricht werden wir ab nach dem Allahu alam, ja, jetzt, ich will mich nicht festlegen, aber ich denke nach dem 16. oder 17. September. Eventuell auch 30. September. Oder vielleicht Anfangs Oktober. Mal sehen, wie wir das machen. Es wird sehr schwer in Ramadan. Ramadan fängt 12. August an bis 10. September. Und nach 10. September haben wir Shawwal, wir fasten auch und die Brüder fasten. Dann haben wir auch mindestens die ersten 15 Tage, denke ich, das wird schwer sein. Dann haben wir auch von. Ich weiß nicht. Aber ihr könnt euch in Newsletter eintragen und dann barakallahu fikum werdet ihr bi'idni ta'ala Nachricht bekommen, wann der Unterricht anfängt. Und wenn wir auch nicht hier unterrichten, da würden einige sich freuen. Einige werden traurig sein, aber einige werden sich freuen, dass Abu al-Hussein weg ist. Allahu a'lam. Ja. خير إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. مجد الله سبحانه وتعالى فنيا فنويش أنيمن والحمد لله رب العالمين.